HR2 Kultur. The Artist's Corner. Hörspiel. Herzlich willkommen zu The Artist's Corner Hörspiel. Heute mit der Premiere des Hörstücks Selbstbeschreibung von Oliver Augst und Michael Riedel. Mein Name ist Cordula Hut. Oliver Augst, der schon diverse Klangstücke für den Hessischen Rundfunk realisiert hat, hat sich diesmal dem künstlerischen Werk von Michael Riedel angenommen. In seinem künstlerischen Schaffen bedient sich Michael Riedel seit Mitte der 90er Jahre immer wieder Materialien, die den ihn umgebenden Kunstbetrieb aufzeichnen und abspielen. Dabei ist ihm die Kommentarbedürftigkeit von Kunst eine schier unerschöpfliche Quelle für Textmaterial, aus dem sich seine grafischen Arbeiten zusammensetzen. Unter dem Titel Selbstbeschreibung, grafisch in der phonetischen Schreibweise notiert, zeigte das Museum der Bildenden Künste Leipzig 2019 eine Ausstellung mit den für Riedel typischen Bildwerken, die als Ausgangspunkt für eine 22-stimmige Klanginstallation dienten. Aus der Sammlung von Sounddateien, die Riedel mit Hilfe von Reader-Programmen in den letzten Jahren produziert hat, hat Oliver Augst einen Soundtrack arrangiert, der den Rhythmus der visuell ablaufenden Muster wiedergibt und nun als Hörspiel seine auditive Weiterentwicklung erfährt. Die Bilder kommen nun endlich selbst zu Wort. Ja, sie fangen zu sprechen und zu singen an. Und zwar von A bis Z. Namen, Begriffe, Geldbeträge als Skelett des heutigen Betriebssystems Kunst. So entsteht ein subjektives Wörterbuch des Kunstbetriebs. Frei nach Anthony Artaud, haargenau in eine tobende Ordnung gebracht. Eine arbiträre neue Systematisierung. Wir wünschen Ihnen ein assoziationsreiches und vergnügliches Eintauchen in die Soundcollage Selbstbeschreibung von Oliver Augst und Michael Riedel. Hey. T. C. O. O. A. Help. H. Propositions fate said non-fates the changement to modern. Aktionen, Aktionen, Aktionen aktiviert Aktivität aktuellen algorithmische allerdings. Aktionen, Aktionen, Aktionen. Ei. Aneignung, Aneignung, Aneignung, Aneignung, Aneignung, Aneignung, Aneignung, Aneignung. Andere, anderen, anderen, anderen, andererseits aneignen, Aneignungsstrategien, Aneignungsstrategien, Aneignungsstrategien, Aneignungsstrategien, Aneignungsstrategien, Aneignungsstrategien, Aneignungsstrategien, Aneignungsstrategien, anfertigen, Ankündigung, Anordnung, Ansatz. Ableder Klee, Abfluss Al, Arse, Arse Face der Arsch. anspruchsvollen Antwort, Anziehungskraft, Apparatur, Arbeit, Arbeit, Arbeit, Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten, Art, Art, Art, Arten, Attitüde. Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten, Art, Art, Art, auffällt. Viel Auffassung, aufgebaut, aufgeworfen. Aufgezogen. Aufmerksamkeit auftreten aus. Ausdruck, Ausdruck, Ausdruck, Ausdruck. Auseinandersetzung, auseinanderzusetzen, ausgeliehen, ausgeschnitten, Auslassungen, Ausscheidende, Ausscheidenden, Ausscheidung, Ausscheidung, Außenwelt. Ausstellung, Ausstellung, Ausstellung, Ausstellung, Ausstellung, Ausstellung, Ausstellung, Ausstellung, Ausstellung, Ausstellung, Ausstellungen, Ausstellungseröffnung, Ausstoßungen, Auswählen. 2010 Quarter Propositions, the changement to modern, God will go to. The modern is the dude one. Ausdruck, Ausdruck, Ausdruck, Ausdruck. Ausdrucke, Ausdrucksformen. Autorenschaft. Auseinandersetzung, auseinanderzusetzen. Ausgeliehen, ausgeschnitten, Auslassung, Ausscheidende, Ausscheidende, Ausscheidung, Ausscheidung, Außenwelt, Ausstellung, Ausstellung, Ausstellung, Ausstellung, Ausstellung, Ausstellung, Ausstellung, Ausstellung, Ausstellung. Abandon abilities, abolishing about accident, activities. Beispiel, Beispiele, Beispiele. Achim. Achim Engerer. Achim Längerer. Acht Leute. Achtjährige. 58 Leute. Acrylic Monkeys. Adolf. Adolf Dürer. Adriano Celentano. Afrikaner. Agathe. Befehle. Agenten. Ausstellungen, Ausstellungen, Ausstellungen, Besitzer, Bestand, Bestand, Auswählen, Alex. Funktion, Auszeichnet. Alexander Wolf. Alexandra. Bestimmter Besuchern, Besuchte, Betätigte, Beweglichen, Bewegungen. Alina Grummler. Alle Deutschen. Alle Leute. Alle Mann. Alle möglichen Leute. Alle um dich herum. Allen Mädchen. Alte Crew. Alte Frau, alte Schlampe, alte Hippie, Bilder, Bilder, American Bilder, billige Binäre, bis, Blick, Blick, andere Band, andere Bands, andere Frauen, Andy, Andy Diefenbach, Blockbuster, Ausstellung, Botschaften, Andy Edler, Andy Elliot, Andri, Andri, André Bretu, André Porta, Andrea, Andreas Dorau. Andreas beziehungsweise, Hofer. Beziehungsweise Andreas Kameradis Dritzer Charakterschiff Andy und Clubs. Annette. Anführer. Dabei, dafür, dagegen, damit, Angela damit, Franz damit, Stirner. den, die. Angelika. Anita. Anja. Anja Zioska. Anja Stoffel. Anja Zioska. Anka. Anka und die Hanne. Anke Rausch. Anna Schläger. Anne. Anne Schott. Anne-Kathrin Ahrens. Beschalt, beschrieben, besessen, Besitzer, Anton Kern. Bestand, Bestand, Antonia. Das Der Banker in London. Names. Blockbuster Ausstellung. Blick. Clubs. Repetitiven Clubs. No. This. Clubs. Nein. Digitalisierung, Distribution. Doch. Dokumentation. Nix. Nein. Eingefügt. J. Einsatz einsetzt einst Einzelausstellung Ekstase. Thank you. Entfremdung, Entscheidungen entsprechenden entstandenen Entwicklungen, Erfahrung ergeben, erinnert, erkennen, Erlebnis, eröffnen, erscheinen, erst erstreckt, Erwartungen erzeugt, erzeugten, es etablierten Etikettierung, etwa Events. Ewigen existenzielle existierenden Expressivität. Fanden Farben. Fast faulen Februar. Fehlern fertigte Fertigungsverfahren festgelegter Film. Findet Fixierung fließend flinke Fokus folgen. Folgt Form. Formen fort. Form. Form. Frage. Fragen. Funktionsweisen? Definitely. Galerie. Ganz Gebrauchswertgefühl. Gegensätzliche Gegenstück gegenübergehalten gehen. Eine. Galerie. Describe. Einen. Description. Einer. Gemeinsamen Gemeinschaftssinn genannten Generation. Gerade gerichtet. About. Geringsten gerne geschäftsmäßige Geschichten. Erzählens. Describe. About. Geschnitten gesellschaftlicher Gespräche, Gesprächsfetzen, gestalteten Gestaltung. Gliederung grafische große größeres haben Haltung handeln Handlungen hänge Teams hatten hebt Heinz her herausgelöst Hörmen hervor Punkt 2 hervorbringt herzustellen emanzipierter Endergebnis eng Entfremdung Entscheidungen entsprechenden entstandenen hier hierarchisch hinreichend Hintergrundgeräusche hinzufügte. Historisch Hochkultur Hoffnungen Homogenität humanistische Humor 14, Quadr Propositions PLS A modern, D 11, Quadr Propositions D modern, S Y D A P I Punkt L A D I hier erinnert erkennen identifiziert Erlebnis, in ihnen ihre zwei Illusionen immer Impulse in dem industriellen Informationen in Korporation innen Einrichtung Innerlichkeit Installationen Institutionen Kritik intentionale Internet interpretieren irgendetwas Ironie ironischen ist Address address, admittedly, adult advanced advising, aerial, affect effects, and after. Jahren, jedes, jedoch, kann. Ein Karriere kaum findet keine Fixierung, keine Kitchen. Schließend flinke Fokus folgen folgt Form Klänge klingen kleinen kleinstmögliche Kombinationen kommerziellen könnte Konsum Kontext, kontinuierlich konventionelle konzeptuellen Konzerte Kooperationsprojekt Kopf kopieren A. Aus, so viele Clubs, aus. Kopierte Körperkraftwerk, kreatives, kritische, Kultur, Kunst, L, P, A, Künstler, Word by word. Jeff Koons. A band. A banker. A banker in London. A Bavarian. Kunstwerken kurz langen lassen. A brothel owner, Layout, Glazilinen, Leinwand, Leinwände. A champagne and cocaine head. Lesen, Leser, a child, letztlich a child in a tank. A Christian, a colleague, a couple who wanted to could help us out. A designer, a different character, a DJ from LA, a doctor, a family, a few people, a football pro. Material. Gestaltung. Gestus getilgt. Materiellen MDF Platten mechanischer Medienlandschaft. Punkt 3 Medienlandschaften mehrere Milwiles Menge menschlichere Air. C. Minimalistischen Minimum mit Möbel möchte moderne möglichen Monate moralischen Motiven. Mündlichen Musik muss Muster nach. Nachnamen, Namen, Narzissmus, a Jew, a landlord, a loser, a lot of people, a madman, a man, a maid of Fabrices, a Muslim, a nice group, a normal one, a numpty, a painter, a party animal, a passerby, a passionate dancer, a person, a pig, a pimp, a plonker, a poor sod, a porn guy, a potential girlfriend, A potential girlfriend for you. A proper control freak. A proper twat. A pun. A real mod. A really diplomatic guy. A really sex woman. A ruffian. A shite optician. A smoker. A sober Jody. A Spanish DJ. A specialized schnapps dealer. A strange guy. A stuntman. A supplicant. A thief. A third person. A third person, unfortunately, whose name I can't remember. 1,500 people. A tit groper. A typical Finnish person. A typical Trevor lad. A very military person. A whole cavalry. A woman. A woman. Standing on the table. A world champion. A young curator. A young man. A young woman. Ace. Neue Juni, nicht nihilistisch, nihilistisch, noch notdürftig Note. Nunmehr nur oben Objekten oder Uvres offenkundig Öffentlichkeit. Historisch, ökonomisch, online, urale, moralen. Humanistischer Humor. Orientiert Originalität, Originalveranstaltungen, Ort. Alex. Alexander Wolf. Alexandra. Alexandra from Saarbrücken. Alina. Alina Grumila. Alina Grumler. Alina Grumler. All kinds of people, all mods, all the football intellectuals, all the guests, all the people, all these people, all those actors who were constantly changing their clothes, all these people. Indem industriellen Informationen, Inkorporation, Inneneinrichtung, Innerlichkeit, Installationen, Institutionen. Phase, Philosophie, Pictures, Poesie, Pop-Pop, Minimalismen, Positionen, Poster, Postern, Posthumes, Praxis, Produkt, Produkt. Produktion, Produktion, Produktion, Produktion, Produktion, Produktion, Produktion, Produktion, Produktionsformen, Produktionsmittel, Produktionsweise, Produzieren, Produzieren. Institutionen, Kritik, intentionaler Internet, interpretieren, irgendetwas ironischen ist. Profane Projekt, Projekte, Prozess, Prozess, Prozess, Prozess, Prozesse. Rauch, Rauchsraum, Räume, Rauschen, Rauschens, Reaktion, Realität, Realität, reduziert, reduziert. Klänge, Klänge, Klängen, Kleinen, Kleinen, Kleinst. Produktion, Produktion, Produktion, Produktion, Produktion, Konnte, Produktion, Konsum, Produktion, Konsum, Produktion, Konsum. Repetitiv, repetitiven, repetitiven, Repliken, Reproduktionen, Reproduktionsweisen, reproduzierten. 22 Quadro Propositions, the Changement to Modern. Kontext, Kontext, Kontexten, kontinuierlich, konventionelle, konzeptuellen Konzerte, Produktion, Produktion, Produktion, Produktion, Produktion, Produktion, Produktion, Produktion, kopierte Körper, Körper, körperliche Körpern, Kraftwerk, kreativen, kreativer, kreatives, kritische, kritische, kritischem, Kultur, Kunst, Kunst, Kunst, Kunst, Serie, Serie, Setting, setzte sich, Kunstausstellungen, Kunstbetrieb, Kunst, Kunsthalle, Künstler, Künstler, Künstler, Künstler, Künstler, Künstler, Bücher, Schwarz-Weiß, Lesen, Leserlesungen, Letzte, letztlich, lieber, liegt, ließe, linearer, links. Lösch, lösch, lösch, los, Schwarz, weiß, Replik, sehen, sehen, sein, sein, seine, seine, seine, seine, seine, seine, seine, seine, seine, seine, seine, seine, seine, seine, seinem, seinem, seinem, seinem, seinem, seinem, seinen, seinen, seiner, seiner, seiner, seiner, seiner, seinerseits, selbst, selbst, selbst, selbst, Selbstdarstellung. Five, comma, five, quintillion, five hundred fifty-five, quadrillion, five hundred fifty-five, trillion, five hundred fifty-five million. Sprache, Sprache, spricht. Material, Material, Material. 555 million, 555 trillion, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555 million, 555

Übernommen, übersättigt, übersetzt, Übersetzung, überspannten, übertragen, überträgt, Umfang. Narzissmus. Unbedingt unbehagen und unpersönlicher unschaffen unserer unter unter. Bartyp. Barbara. Barbara Standwick. Barbara Streisand. Barbara Watte. Barbara Wolf. Bärbel. Bärbel Fischer. Bärbele. Barfrau. Barmann. Barry Weisse. Barry White. Barschel. Baselitz. Bassgitarrist. Basti. Bauarbeiter. Baudach. Baugaust. Bayerle. Beach Boys. Beacker. Beartzlei. Beastie Boys. Beatband. Beate. Beate Bauer. Beate Bauers Schwester. Beatles. Beckenbauer. Becker. Fabulous face faces facial. Beethoven. Behm. Beide Omas. Bekannte von Bekannten. Belenius. Belgier. Bella. Bene. Benito. Benjamin. Facing fairly, fairly fall. Benjamin von Stuttgart. Barre. Benno Engel. Bernhard Martin. Bernie Schreiner. Far, far, far, far, far, far, far, far, far, Barry, Barry und Brückel, Berti Chris, Bertolozzi, Besitzer, besondere Leute. 31, Quadra, Positions, the Changement to Modern. Besucher, Betonmischer, Betrüger, Beuschel, Beuys, Bianca, Bianca Karger, Bianca Schöning, Bildhauerei-Studenten vom St. Martins College, Bill Marley, Bim Bam. Birnbaum. Björn Dahlem. Björn Renner. Blonde Guy. Blumfeld. Fast, fast. BMW-Fahrer. Bob Dylan. Bob Harley. Fast. Days, days, days, days, days, dealers, dealers, dealers, dealers, dealing, dealing, dealing, dealing, decide, decide, decorative, decorative, decorative, decorative, decorative, deep, defensive, defensive, fast, fast, definitely, definitely, definitely, definitely, Bogenschütz, say, definitely, Bordellchef, fast, Bordellikone, Barmut, Boxertyp, fast, describing, describing, describing, description, description, description, description, description. Ökonomischer, ökonomischen, online, oralen, oralen, orientiert, Originalität, Originalveranstaltungen, Ort, Ort. Language, language, language, language. Focusing,

Hallo Chefkoch. Thanks. All right. Sein, sein, seine, seine, seine, seine, seine, seine, seine, seine, seine, seine, seine, seine, seine, seine, seine, seine, seine, seine, seine, seine, things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things things all Chille. Chili. Chris. Chris Rehberger. Christian Dior. Christian Nagel. Christian Opitz. Christoph. Christoph Blum. Christoph Ernst. Christoph Jantus. Christoph Weber. Christopher. Christopher Bull. Clara Schumann. Klaus. Kleck und Glückmann. Clown. Komitstrippfigur. Conny Herz. Coole Typen. Costa. Kostner. Kragniger. Cruz Martinez. Dardeisten. Dahlem. Dahlen. Daltons. Dandy. Dani. Dani Belm. Daniel. Daniel Baumann. Daniel Birnbaum. Film. Daniel Blau. Daniel Kohn-Bendit. Daniel Dilger. Daniel Hermann. Daniel Film. Hermann. Daniel Nikolau. Daniel Richter. Dart Wader. Das dicke Mädchen mit dem Jam-T-Shirt, das ist der, das ist der Matze, das ist der Weg. Unterhaltsamen unternehmerische, unvollkommenen Valeurveranstaltungen, Veranstaltungsreihe, verbalen, verbalen, Verbindung, Verbindung, Suchbegriffe, David, David Bowie, verbracht, verbreiten, Verbreitung, Verbund, David, Television, Defeo, Debbie, Deborah, dein Freund, Dein Freund aus Berlin, dein Großvater. Texte, Thema thematisiert. Dein Großvater aus der Tschechei. Dein Vater. Fabulous face, faces, facial. Deine Frau, deine Freunde. Thanks. Verdoppeln, Verfügung, Verheerungen, verkaufte Verkörperung. Deine Cousine, deine Mutter, deine Nichte. Verlangt. Tonaufnahmen, deine Oma, Tradition, deine Tochter, Verlauf, Demonstranten, Welt, verschiedenen Verschmelzen, Denise, oh. Träger, Transformationen, transkribierte Trennung, treten, trocknen, Tüte, typischen Übergänge, überhaupt, Denise, X, focusing, foggy, folded, folder, folder, yes. Übernommen, übersättigt, übersetzt, Übersetzung, yes. Full, funny, further. Verschwendung, yes. Versetzt. Überspannten, übertragen, überträgt, Umfang, umgebenden, Umgebungsgeräuschen, umhören. Verstanden, versuchen. Dennis Lösch. Vertrauter, verwendet. Dennis Lösch, Cyborg. Dennis Los. Dennis Sonja und Denise. Dennis und Co. Der Niklas mit sattenkurzen Haaren. Der Olsch. Der Retter. Der Rote. Oh. Der saure Niklas. Der Schlecker von Sachsenhausen. Der Schwabe. Der See. Der Sohn vom. Der Sohn vom Dirk Herzog. Oh. Der Spast. Der Türsteher vom Mark W., der Ulmer Jan, der Vater, der Vierte, der von der Muppet Show, dem die Haare so hoch stehen. Designer. Deutsche, vielleicht visuellen, die typischen Rentner, die zweite Lisa, die Diefenbach. These people. Aus. Sie hörten Selbstbeschreibung. Text Michael Riedel. Mit Computerstimmen von Bones, Bruce, Katrin Fiotin, Marie Ork, Markus, Mike, Sarah, Vicky und vielen anderen. Realisation und Komposition Oliver Augst. Eine Autorenproduktion im Auftrag des Hessischen Rundfunks 2021. Redaktion Cordula Huth. Gefördert wurde die Produktion vom Musikfonds im Rahmen des von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien neu aufgelegten Programms Neustart Kultur sowie von der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur im Fokus 6 Punkte für die Kultur. Bis zu den Nachrichten hören Sie, dem morgigen Wahltag mit einem Schmunzeln entgegenblickend, das Musikstück mit dem Titel Landtagsdebatte von Oliver Augst für Piano Solo.